Der alte Arbeiter. An der Drehbank 40 Jahre, und nun ist man überflüssig. Stahl und Staub und Steine fraßen Hand und Antlitz wund und rissig. An den Hebel angeschmiedet, Kolben sprach sein Ja und Amen. Als das Herz nicht konnte weiter, schmiss man mich aus meinem Rahmen. Immer war ich nur das Bild, doch man sah mich niemals an. Schaffen hieß es, ohne Ruh, bin doch nur ein Arbeitsmann. Immer waren es die Griffe, die mein Leben warfen nieder. Immer waren es Maschinen, die mir sangen Trauerlieder. Heb die Hand und lass sie sinken, reiß den Hebel ohne Rast, denn das Land will dir nicht winken, wo du nicht mehr Hunger hast. Und nun klafft die große Lücke, die nur Arbeit ausgefüllt hat, und es dreht sich noch die Scheibe, die mein Leben nur gedrillt hat, und die Lungen fraßen Stahl, und der Stahl fraß meine Zeit. Nur ich hatte nicht das Maß, das uns in den Frohsinn treibt, und im Rahmen ist ein Bild, ein neues zwar und doch so alt. Wieder werkt hier eine Hand, bis sie schlaff wird, welk und kalt. 40 Jahre wundgerieben mir die Hände und Gesicht, noch im Traume hör ich immer die Maschine, die da spricht. Heb die Hand und lass sie sinken, reiß den Hebel ohne Rast, denn das Land will dir nicht winken, wo du nicht mehr Hunger hast.